Hip-Hop. Also ich bin Daniel, 18 Jahre, komme aus Weißensee, bin in Berlin geboren und hier auch aufgewachsen und gehe zurzeit in die 12. Klasse. Ich mache selber Beats, Instrumentals und represent noch in einer Formation, die sich in Amerika nennt, seit circa anderthalb Jahren. Na, angefangen hat es alles so 2001, 2002. Das war, glaube ich, Eminem-Show und irgendwelche D12-Tracks halt auf einer CD vom Kumpel gekriegt auch. Und ja, ich habe es gehört und jeden Tag, fand es cool. Und es waren so meine ersten Berührungen mit Hip-Hop. Ja, also Ami-Rap ist ja das quasi, was mich geprägt hat auch. Also heutzutage höre ich nicht mehr so viel, aber so Nas, Ice Cube, Snoop Dogg manchmal, die gehen auf jeden Fall heutzutage auch klar, auch wenn sie meistens heute nicht mehr so innovativ sind wie früher. Dann kam irgendwann die Deutschrap-Zeit. Da hatte ich halt vom Kumpel eine CD gekriegt von Royal TS. Hab's mit ihm gehört und fand's erstmal voll fett, weil es in so einer Weise habe ich es noch nicht gehört gehabt. Royal TS war dann auch richtig so Berliner Sound und fand's geil. Aber mit den Berliner Bands so bin ich schon aufgewachsen. So. Auch die Artist, Prinz Porno, Beatfabrikzeit, Arco war auch auf jeden Fall eine Zeit lang meine Number One. Aber ich habe auch früher viel gehört, Kreuzfeld Jakob, Separate. Ich höre das, was mir gefällt und es kommt nicht darauf an, ob der jetzt aus Westen, Osten, Norden oder Süden kommt. Also das Markanteste oder was mir als Erlebnis im Kopf geblieben ist, auf jeden Fall der Prinz Porno Gig. Ich glaube, der war vor 2-3 Jahren. Und ja, es war einfach cool, den Rapper live zu erleben, den man die ganze Zeit immer nur gehört hat, den man halt auch gepumpt hat, so jeden Text schon auswendig kannte und plötzlich stand er da auf der Bühne. Ich war direkt erste Reihe und ein Bruder und ein Kumpel. Und ja, ging einfach ab. Da hat man richtig Rap gespürt und auch die Energie. Ich meine, es sind nur Wörter auf dem Beat, aber es war gleich Atmosphäre da und jeder kannte die Tracks. Ja, das war so ein Erlebnis, wo ich mich mal gern dran erinnere. Früher war das noch eher so, unter Freunden gibt man sich die CD, die man gerade im irgendeinem Szeneladen gekauft hat, hört die zusammen sich an gleich am Release Day und kennt den vielleicht noch gar nicht oder die Freundeskreis oder die Klasse oder die Schule kennt den nicht wirklich. Und es war etwas anders als heute, wo dann plötzlich alle ankommen, hey, ich höre jetzt auch Hip-Hop, ich höre Bushido. Wo dann alle gleich denken, ja, Hip-Hop ist das, was in den Charts ist oder ich trage meinen Cap schräg, ich bin auch Hip-Hop jetzt. Also Bushido kriegt auf jeden Fall Respekt dafür, was er geschaffen hat, finde ich. Also er hat auf jeden Fall eine gute Karriere hingelegt und ist halt heutzutage noch ein Businessman und halt auch für mich kein Rapper mehr. Weil ein Rapper steht für seine eigenen Texte und benimmt sich nicht imagemäßig. Also weiß ja jeder quasi, dass Bushido heutzutage Ghostwriter hat etc. Und früher, also von Watchmen vs. Skyline oder King of Kings, die Alben mit Flair unter anderem auch noch. Also die höre ich heutzutage auch halt immer noch gerne, weil da hatte er halt seinen eigenen Sound, hat nicht so immer dasselbe gerappt. Ja, also heutzutage ist er für mich ein Businessman, aber ihn als kein Rapper darzustellen, sich auch als verkehrt. Und Bushido und Agro wissen halt, okay, zurzeit ist es noch Trend, auch wenn es jetzt, finde ich, auch langsam ausklingt. Und kriegen dann halt ihre 100.000 verkauften CDs und jeder denkt, Erfolg gleich Qualität. Und sehen halt das als Nummer 1 an. Also man sollte schon Business machen, aber dabei auch nicht vergessen, also man sollte es nicht verkaufen. Man sollte quasi das Business dazu nehmen, um in Zukunft weiterhin releasen oder rappen zu können. Also generell die Hip-Hop-Szene würde ich schon sagen, dass sie sich eher in die Richtung Storytelling wieder ein bisschen verschiebt oder auch anspruchsvollen Rap, weil halt das, was die Gangster-Rapper Weapon halt schon zu oft gesagt wurde und die wiederholen sich ja eh immer nur und jeder weiß, okay, was der erzählt, hat er eh nicht erlebt. Und Storytelling wird halt auch nicht stimmen, aber da kommt es halt auch auf Flow und Rhyme und Style an. Und also ich sehe jetzt noch 2 Jahre vielleicht und dann Shopty, Gangster, Agro, Faser. Ich würde schon sagen, dass Hip-Hop den größten Teil meines Tages einnimmt. Also neben Schule halt, wo ich dann halt in der Schule trotzdem Beats höre auf dem MP3-Player und mir im Kopf irgendwie schon wo einmal einfallen lasse. Aber sobald ich dann auch zu Hause bin und Zeit habe, baue ich halt auch gerne Beats einfach nebenbei. Oder schreibe mal einen Text auf irgendein Instrumental halt. Oder hänge auf MZ.com ab. Check mal, was gerade so wieder Neues rauskommt. Oder ja. Und da gibt es zum einen Reunion, nennen die sich. Da ist halt der eine, der eigentlich Klavier spielt, macht die Beats. Und der Rapper ist Karat. Und die beide halt zusammen sind Reunion. Und da habe ich mir auch schon ihre Mixtapes immer kostenlos runtergeladen und die würde ich auf jeden Fall unterstützen. Oder Vis-a-vi aus Piburg, da war letztens auf einem Live-Gig von ihr und da hat sie uns einfach auch live überzeugt und da wäre ich auf jeden Fall auch bereit, irgendwie sie zu supporten. Ach ja, und Carpe Diem natürlich. Also er macht halt seine Beats selber und rappt halt, wie ich vorhin auch meinte, rappt er auch einen Graffiti-Track. Wo er unter anderem meint, dass die Stadt ohne Graffiti nur leer aussehen würde und dass nicht alle rummeckern sollen, weil es in anderen Ländern auch akzeptiert wurde. Ja, und der hat, also den Track habe ich zum Beispiel auch durch einen Kumpel geschickt gekriegt, seine MySpace-Adresse. Habe ich mir den Track angehört und war auch geflasht und sowas halt auch geil, dass man Rapper hört, die damit jetzt nicht Geld machen wollen oder unbedingt Geld machen müssen, die dann einfach rappen, weil es ihnen Spaß macht und Homequality ist heutzutage auch gar nicht so schlecht. Man braucht ja nicht mehr so viel, ein Mic, ein Programm, einer der abmischen kann relativ gut und das gilt natürlich beim Rappen, denn hat man eigentlich schon alles, was man heutzutage für eine annehmbare Qualität braucht. Na, durchs Internet kann man auf jeden Fall Kontakte knüpfen, Promotion, sich einfach präsentieren. Aber ein Problem, was dabei aufkommt, ist einfach, dass Leute zu viel auf MySpace rumhängen quasi, auf ihre Plays hoffen, auf ein Feedback und da echt die Straße vergessen quasi, einfach mal einem live eine CD in die Hand drücken oder irgendeiner, der eine CD gekauft hat, live fragen, wie fandest du es? Früher war es halt so, dass wir uns oft gefreut haben, wenn wir mal ein paar Plays haben. Aber heutzutage sehe ich das schon so, oder wir sehen es schon so, dass was nützen 100 Plays, wenn kein Feedback kommt oder keine Nachricht nach dem Motto einmal Props geben oder Verbesserungsvorschläge. Und deswegen sind wir eigentlich relativ selten noch. Nutzen es halt echt nur noch, um Promotion zu machen oder neue Tracks hochzuladen und anderen zu präsentieren. Wenn der Beat ein Kopfnicker ist, dann finden Leute den Track meistens geil und hören gar nicht mehr auf den Text, der vielleicht scheiße ist. Das heißt, würden sie es a cappella hören, würden sie denken, ist denn das für ein kranker, psychopathischer Typ? Und nur weil er es jetzt auf dem Beat verpackt hat und das geil produziert ist, ist es plötzlich ein Track, wo die Leute zu abgehen. Die Leute sollen einfach das hören, was sie hören wollen und das machen, was sie machen sollen und einfach auch mal andere nicht nur kritisieren, sondern einfach mal Props geben für die Sache, die sie machen. Man lebt nach etwas, man fühlt es und ja, Hip-Hop bedeutet einfach Freiheit auch und einfach auch das zu machen und zu sagen, was man will und sich jetzt nicht in irgendwelche Klischees oder Regeln hineinzuzwängen.